You'll never win a case against a rich man, heißt ein Sprichwort in Uganda. Doch ugandische Kleinbauern sind gerade dabei, gegen dieses ungeschriebene Gesetz zu verstoßen. Sie klagen nämlich, und zwar gegen die Hamburger Kaffeefirma Neumann, weil sie für deren Plantagenansiedlung 2001 brutal vom Militär vertrieben wurden. Sie verloren alles, Land, Haus, ihre gesamte Existenz. Die Neumann-Kaffeegruppe, die von Hamburg aus über 40 Unternehmen zur Kaffeeverarbeitung weltweit steuert, wollte eine Plantage auf unbewohntem Land. Und um die Ansiedlung nicht zu gefährden, wurden die dort lebenden Kleinbauern einfach verjagt. Und das wusste man bei Neumann. Gemeinsam mit einer Nichtregierungsorganisation haben die vertriebenen Bauern gegen den Hamburger Kaffeekonzern Beschwerde bei der OECD eingelegt wegen Verletzung ihrer Menschenrechte. Unterstützt werden sie darin von der Menschenrechtsorganisation FIAN, Food First Informations- und Aktionsnetzwerk, das sich dafür einsetzt, dass Menschen in der Lage sind, sich selber ernähren zu können. Gertrud Falk ist bei FIAN dafür verantwortlich und jetzt aus Köln zugeschaltet. Ich grüße Sie. Guten Tag, Frau von Wilderbeck. Wie leben die ugandischen Kleinbauern seit ihrer Vertreibung durch das Militär? Die Mehrheit der Vertriebenen hat sich direkt an der Grenze zu der Plantage angesiedelt. Dort hat ihnen ein Landbesitzer Land zur Verfügung gestellt und sie haben eben aus eigener Kraft, ohne jegliche staatliche Hilfe oder Hilfe des Unternehmens, kleine Häuser oder Hütten, wie man sagen würde, aufgebaut. Sie haben allerdings nur sehr kleine Grundstücke, um weiterhin der Landwirtschaft nachzugehen. Und die Beschwerden der Bauern und auch Berichte von einer dritten unabhängigen Nichtregierungsorganisation ActionAid belegen, dass dieses Land, was sie nun zur Verfügung haben, nicht ausreicht, um ausreichend Nahrungsmittel zu produzieren, sodass sie in bestimmten Zeiten des Jahres sich nicht ausreichend ernähren können. Ist das alles oder gibt es noch andere verschlechterte Bedingungen, seit sie von diesem Land, wo sie lange gelebt haben, vertrieben wurden? Die Vertriebenen haben einen schwierigeren Zugang zu sauberem Trinkwasser, denn das Bohrloch, was sie vor der Vertreibung nutzen konnten, liegt jetzt auf der Plantage. Und die Firma Neumann hat zwar eine Rohrleitung gelegt in das neue Dorf, aber das Wasser kommt dort nicht ständig. Es kommt nur, die Vertriebenen sagen manchmal, an 2 Tagen in der Woche und auch nicht ausreichend. Die Vertriebenen beschweren sich auch darüber, dass ihre Gesundheitsversorgung schlechter ist als vor der Vertreibung, dass es mehr Fälle zum Beispiel auch aufgrund von schlechterer Trinkwasserversorgung von Durchfallerkrankungen gibt. Und eine dritte Beschwerde ist, dass sie nicht mehr wie früher die weiterführende Schule besuchen können, denn die weiterführende Schule ist in Uganda kostenpflichtig. Also die sogenannte, auf Englisch heißt es die Secondary School. Und dass dort eben die Einschulungsraten von Kindern aus der Gruppe dieser Vertriebenen drastisch zurückgegangen sind. Ein junger Mann hat uns berichtet, dass sie vor der Vertreibung immer aus diesen Dörfern ungefähr 100 Schüler waren und nach der Vertreibung nur noch 20. Was hat es mit der Vertreibung zu tun, die Einschulungsraten? Sie sind doch in etwa in der gleichen Region geblieben, wenn Sie sagen, Sie haben sich am Rand dieses Gebietes angesiedelt. Naja, zunächst gab es sozusagen ein Jahr lang für die jüngeren Kinder überhaupt keine Schule, denn die Neumann-Kaffeegruppe bzw. das Tochterunternehmen Kaveri hat seine Verwaltung in das alte Schulgebäude eingebracht. Das steht mitten auf der Plantage jetzt und es hat weder von staatlicher Seite noch von kommunaler Seite oder von Seite der Firma Vorsorge gegeben, ein neues Schulgebäude rechtzeitig zu bauen. Es gab also ein Jahr lang überhaupt keine Schule für die Kinder. Und dann wurde eine neue Schule gebaut. Das hat die Neumann-Kaffeegruppe auch mitfinanziert. Aber dadurch sind zum einen sehr viele Kinder demotiviert worden, überhaupt noch weiter zur Schule zu gehen, hatten inzwischen vielleicht so kleine Tagelöhnerjobs irgendwo gefunden und waren sozusagen vom Lernen etwas entwöhnt. Das zum einen und zum anderen aufgrund der Vertreibung. Die Leute haben wirklich alles verloren. Ich glaube, das ist etwas, was ich vielleicht nur noch in Deutschland die ältere Generation, die den Krieg miterlebt hat, vorstellen kann. Die Häuser wurden zerstört, die Äcker wurden verwüstet, alle Lebensmittelvorräte wurden geplündert, die Tiere zum Teil vertrieben, verjagt. Das heißt, die Leute hatten wirklich nichts mehr außer das, was sie vielleicht am Leib hatten und noch aus ihren Ruinen wieder rausfischen konnten und haben jetzt nur kleine Landparzellen, wodurch sie einfach auch nicht genug Einkommen erwirtschaften können, um das Schulgeld zu bezahlen, was sie in der weiterführenden Schule zahlen müssen. Deswegen dort eben der drastische Rückgang der Einschulungsraten, der Beschulungsraten für die Secondary School. Die Firma Neumann hat dort ihre Plantage eingeweiht. Das Foto davon, dieses Anfangs auf dem Land der vertriebenen Bauern in Uganda, ist noch bis heute auf der Internetseite. 3 Tage vorher hatte die Vertreibung stattgefunden. Sie sind sicher, dass man bei der Firma wusste, was da vorher passiert ist? Wir sind uns da sehr sicher, denn das kann man eigentlich, glaube ich, nicht verbergen, wenn drei Dörfer quasi dem Erdboden gleichgemacht werden. Diese Ruinen, die abgerissenen, ausgerissenen Büsche und Beispiel Mais wird dort angebaut oder Erdnüsse werden angebaut, Cassava, das muss man gesehen haben, das kann ich mir nicht anders vorstellen. Zum anderen hat die Firma Neumann bereits vorher schon ein Tochterunternehmen in Uganda gehabt und war also von daher durchaus immer im relativ engen Kontakt auch mit der Regierung und mit dem Platz in der Region, wo diese Plantage letztlich aufgebaut worden ist. Das heißt, die deutsche Kaffeefirma Neumann hat direkt von der Vertreibung profitiert. Das ist ja ein starker Vorwurf. Wie hat denn die Firma aus Hamburg darauf reagiert? Die Firma hat zunächst nach so 2 Monaten ungefähr, nach unseren Informationen mit einem kleinen Soforthilfeetat reagiert. Sie hat einer benachbarten katholischen Diözese etwa 2000 Euro gegeben, um die Vertriebenen mit Decken zu versorgen und Medikamenten zu versorgen. Das war allerdings tatsächlich nur ein Nottropfen auf den ganz heißen Stein. Und hat dann eben nach einem Jahr ungefähr Geld für diesen Schulbau gegeben. Ansonsten hat sie da nicht drauf reagiert. Sie hat, wie gesagt, nachdem wir, als ich das erste Mal 2003 vor Ort gewesen bin, hatten mir die Vertriebenen eine Wasserpumpe gezeigt, die an der Schule, unterhalb der Schule installiert war, die auch von der Neumann-Gruppe dort gemacht war. Und das Wasser, was da rauskam, war braun, war richtig braun. Und ich habe das Wasser analysieren lassen in Kampala bei den Wasserwerken und der gab die Information, dass dieses Wasser einen 1000-fach zu hohen Eisenwert hat und deswegen als Trinkwasser nicht geeignet ist. Und dann haben wir Druck gemacht und haben die an die Firma geschrieben, dass sie doch ein neues Bohrloch machen oder wie auch immer. Und dann wurde eben diese Wasserleitung gelegt. Das war eine Reaktion, aber sie reicht eben nicht aus, weil diese Wasserleitung eben bis heute nicht richtig funktioniert. Was fordern Sie denn nun von der Firma Neumann? Wir fordern als allererstes, dass sie das gestreckte Gespräch mit den Vertriebenen sucht. Denn das hat die Firma bis heute nicht getan. Obwohl sie dort sozusagen in Nachbarschaft mit denen sich angesiedelt haben, haben sie bis heute nicht mit denen direkt geredet. Wir haben versucht, solche Gespräche auch herbeizuführen, indem wir 2-mal den Sprecher der Vertriebenen nach Deutschland eingeladen haben. Beides Male hat die Firma sich geweigert, mit dem Mann zu reden. Das erste Mal hat allerdings ein Gespräch stattgefunden, weil eine Journalistin dabei war und es dann der Neumann-Gruppe oft wahrscheinlich zu peinlich war in der Öffentlichkeit, dann doch nicht als gesprächsbereit darzustellen. Das Gespräch hat aber letztlich zu nichts geführt. Es gab keine Ergebnisse und die Verabredung, die dort getroffen war, dass die Neumann-Gruppe sich einsetzen wird für ein 3-Parteien-Gespräch zwischen den Vertriebenen, der ugandischen Regierung und der Firma, hat nicht stattgefunden und die Neumann-Gruppe hat auch die Vertriebenen nie darüber informiert, was sie wirklich getan hat und was das Ergebnis gewesen ist. Also das wäre das allererste, denn wir unterstützen die Vertriebenen. Wir als Menschenrechtsorganisation, wir haben keine eigenen Forderungen, außer denen, dass die Menschenrechte eingehalten werden. Aber was nun konkret, wie der Fall konkret gelöst werden soll, das müsste die Neumann-Gruppe mit der ugandischen Regierung und vor allen Dingen eben den Vertriebenen direkt verhandeln. Nun haben die ugandischen Bauern mit ihrer Hilfe Beschwerde bei der OECD eingelegt. Welche Möglichkeiten zu wehren entstehen denn dadurch? Sich zu wehren entstehen dadurch? Naja, dadurch ist zunächst mal das Unternehmen aufgefordert, Stellung zu nehmen, oft ganz offiziell. Während sie sich ja bisher, hat die Neumann-Gruppe sich zu dem Fall sehr bedeckt gehalten, sehr zurückgehalten, hat es vermieden, irgendwie in die Öffentlichkeit zu treten oder auch Stellung zu nehmen. Es gibt aber ja inzwischen eine ganze Menge Veröffentlichungen. In der Taz hat es eine Menge Artikel darüber gegeben. Also es ist inzwischen bekannt, dass die Neumann-Gruppe von dieser Vertreibung ugandischer Bauern profitiert hat. Ja, es ist inzwischen bekannt. Trotz allem versucht sie aus unserer Sicht, das Unternehmen sich weiter bedeckt zu halten, denn sag mal, es hat den Vorteil, dass es in der Öffentlichkeit nicht besonders bekannt ist, weil es zwar ein riesiger Kaffeekonzern ist, aber der Kaffeekonzern ohne eigene Kaffeemarke und ohne Kaffeesorte, sie handeln nur mit Rohkaffee. Das heißt, von den Endverbrauchern kennt die Neumann Kaffeegruppe über Hamburg hinaus, glaube ich, kaum jemand. Jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, OECD-Beschwerde. Ja, diese Kontaktstelle, die wir angeschrieben haben jetzt, wo wir die Beschwerde eingereicht haben, die hat jetzt bereits das Unternehmen aufgefordert, Stellung zu nehmen dazu und wird, wenn sie sich entscheiden, tätig zu werden, quasi zu Gesprächen einladen und wir eben versuchen, den Konflikt friedlich und außergerichtlich zu lösen. Gertrud Falk war das von der Menschenrechtsorganisation FIAN, die ugandische Bauern in ihrer Beschwerde gegen die Vertreibung von ihrem Land unterstützt. Ich danke Ihnen. Vielen Dank an Sie auch. Deutschland.